Pilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Und auf Radio Korax in Halle und beim FSK in Hamburg. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Dieses Mal mit einer sendetechnischen Neuerung. Bisher hatte ich die Sendung ja immer in Weimar produziert und von Weimar aus an das FSK in Hamburg und an Radio Korax in Halle weitergegeben. Jetzt stehe ich hier im Studio von Radio Korax in Halle. Ich bin kürzlich von Weimar aus nach Halle übergewechselt und deswegen wird meine Stimme jetzt auch öfter mal hier in Halle über den Äther gehen. Ansonsten ändert sich aber nichts. Wutpilger Streifzüge wird weiterhin auch in Weimar und in Hamburg zu hören sein. Ja, was habe ich in der kommenden Stunde vor? Die Sendung wird zwei Teile haben. Im ersten Teil werdet ihr einen Auszug hören aus einem Roman mit Kokain. Und in diesem Romanauszug wird es um die Zerrissenheit und um die Widersprüche der bürgerlichen Seele gehen. Und im zweiten Teil werde ich den Salty Sounds der Hip-Hop-Sendung hier bei Radio Korax ein bisschen Konkurrenz machen und spiele euch ein paar von meinen aktuellen Lieblings-Rap-Songs vor. Wir steigen musikalisch jetzt aber erstmal ganz anders ein. Ihr hört jetzt erstmal ein bisschen was Funkiges. Ich war nämlich gestern auf einer Party in Leipzig im Erythrosin und da lief wunderbare Funkmusik, wunderbar getanzt. Bin auch immer noch ein bisschen verkatert davon. Bin aber auch immer noch ein bisschen angesteckt von dieser Musik und deshalb hört ihr jetzt das Lied I Used to Spend My Time vom Uptown Funk Empire und damit begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Spend my time watching the grass growing. I used to spend my time watching the grass growing. Watch the grass growing. Watch the grass Peter Hax hat mal eine sehr köstliche Polemik formuliert gegen den bürgerlichen Subjektivismus in der Literatur. Und er hat das ungefähr so ausgedrückt, dass die bürgerlichen Literaten wie kleine Spatzen sind, die in einem Baum sitzen und dann sehen diese Spatzen, wie der Wind durch die Blätter fährt. Und dann halten diese Spatzen das Zittern der Bäume und das Zittern der Blätter für das Zittern der ganzen Welt. Also sie identifizieren sozusagen einen ganz kleinen subjektiven Ausschnitt der Welt mit der ganzen Welt. Und ich denke, an dieser Polemik mag was dran sein. Andererseits finde ich, dass der bürgerliche Subjektivismus in der Literatur doch einiges zutage befördert hat, was sich lohnt anzuschauen, einiges zutage befördert hat über die Beschaffenheit bürgerlicher Subjektivität und des bürgerlichen Seelenlebens. Ein Beispiel dafür ist der relativ unbekannte russische Romanautor Mark Levy. Ich würde sagen, zu Unrecht so unbekannt. Und ich habe für diese Sendung einen Auszug aus einem Roman von Mark Levy eingesprochen, nämlich einen Auszug aus dem Roman mit Kokain. Roman mit Kokain, das ist der Titel dieses Romans. Ich will zu dem Roman jetzt selber nicht so viel sagen, einfach deshalb, weil ich das Buch auch nächste Woche nochmal im Mittagsmagazin von Radio Korax vorstellen werde. Ich denke aber, dass der Auszug, den ich rausgesucht habe, eigentlich ganz gut für sich alleine steht. Nur kurz, was man vielleicht von der Handlung wissen muss. In dem Roman werden einige Schlaglichter auf das Leben eines jungen Russen geworfen, der kurz vor der Oktoberrevolution in Moskau aufwächst. Und was wichtig ist für den Roman, dieser Vadim, also so heißt dieser junge Mann, der in Moskau aufwächst, der ist die Hauptperson dieses Romans, dieser Vadim, der verfällt im Laufe der Handlung in eine Kokainsucht. Die Abhängigkeit von Kokain veranlasst Vadim dann zu allerlei Reflexionen über sein eigenes Leben und über das menschliche Leben im Allgemeinen. Und ich habe jetzt eine Stelle rausgesucht, wo er auf die Beschaffenheit der menschlichen Seele zu sprechen kommt. Vielleicht nur so viel vornweg. Insgesamt ist der Roman ziemlich düster und ziemlich schwermütig. Mir ging es dann aber vorhin beim Einsprechen doch so, dass ich die Aufnahme mehrmals unterbrechen musste, weil ich angesichts der Drastik und der Übertriebenheit dieser Schilderung durchaus immer wieder mal laut lachen musste. So viel, ihr hört jetzt einen Auszug aus Mark Levys Roman mit Kokain. Eine schreckliche Frage lastete diese ganze Kokainzeit hindurch auf mir. Sie war schrecklich, weil die Antwort darauf entweder in eine Sackgasse führte oder aber hin zur grauenvollsten aller Weltanschauungen. Denn diese Weltanschauung war eine Beleidigung für jenes helle, zarte und reine, das nicht einmal der letzte Halunke, wenn er aufrichtig und besonnen war, zu beleidigen wagte. Die menschliche Seele. Den Anstoß zu dieser Frage gab, wie das oft der Fall ist, eine Lappalie. Und wirklich, es schien an der Sache nichts Außergewöhnliches zu sein. Es schien nichts Außergewöhnliches daran zu sein, dass man, während das Kokain wirkt, höchst menschliche, noble Gefühle empfindet. Hysterische Herzlichkeit, abnorme Sanftmut und ähnliches. Dass einen aber, sobald die Wirkung des Kokains verflogen ist, alsbald Gefühle von niederträchtiger, geradezu animalischer Art überkommen. Bosheit, Wut, Grausamkeit. In der Tat schien an dieser Abfolge von Gefühlen nichts Außergewöhnliches zu sein, und doch war genau sie es, die mich auf die schicksalhafte Frage brachte. Dass das Kokain in mir die edelsten, die menschlichsten Gefühle hervorrief, die zu empfinden ich in der Lage war. Diesen Umstand konnte ich natürlich auf die berauschende Wirkung zurückführen, die das Kokain auf mich ausübte. Wie aber war das andere zu erklären? Wie war es zu erklären, dass, nach dem Kokain, zwangsläufig derart niederträchtige animalische Gefühle in mir aufkeimten. Wie war das Aufkeimen dieser Gefühle zu erklären, so unausweichlich und immer gleich, dass ich unwillkürlich den Gedanken hatte, meine menschlichen Gefühle könnten gleichsam durch einen Faden mit meinen animalischen Gefühlen verbunden sein, und wenn man die einen Gefühle übermäßig beanspruchte und damit verausgabte, wurden damit unweigerlich die anderen ausgelöst, ähnlich wie bei einer Sanduhr, bei der das Leeren des einen Kolbens vorausbestimmt, dass der andere sich füllt. Nun stellte sich die folgende Frage: War jene Abfolge der Gefühle allein auf eine besondere Eigenschaft des Kokains zurückzuführen, die es meinem Körper aufzwang, oder war diese Reaktion vielleicht eine Besonderheit meines Organismus, die unter dem Einfluss von Kokain nur besonders anschaulich zutage trat? Den ersten Teil der Frage mit Ja zu beantworten führte in eine Sackgasse. Den zweiten Teil der Frage mit Ja zu beantworten bedeutete dagegen, sich auf ein weites Feld zu begeben. Denn es lag auf der Hand, dass ich, wenn ich eine solch heftige Gefühlsreaktion einer Besonderheit meines Organismus zuschrieb, die unter der Wirkung des Kokains nur schärfer zutage trat, mir zugleich eingestehen musste, dass die Erregung meiner menschlichsten Gefühle auch ohne Kokain in beliebiger anderer Situation als Reaktion den Drang auslösen würde, zum Tier zu werden. Bildlich ausgedrückt lautete meine Frage: Ist es möglich, dass die menschliche Seele einer Schaukel gleicht, der, wenn sie in Richtung Menschlichkeit angestoßen wird, schon vorherbestimmt ist, anschließend in Richtung Bestialität auszuschwingen? Ich versuchte, ein aus dem Leben gegriffenes, einfaches Beispiel zu finden, das diese Annahme bestätigen könnte, und wurde, wie mir schien, fündig. Stellen wir uns einen gutherzigen, sensiblen jungen Mann namens Ivanov vor. Er sitzt im Theater, um ihn herum ist es dunkel. Der dritte Akt eines Rührstücks ist im Gange. Die Bösewichte stehen kurz vor dem Triumph und sind deshalb selbstverständlich bereits dem Untergang geweiht. Die tugendhaften Helden gehen beinahe zugrunde und befinden sich deshalb, wie es sich gehört, auf der Schwelle zum Glück. Alles nähert sich dem glücklichen und gerechten Ende, nach dem Ivanovs edelmütige Seele so verlangt. Sein Herz schlägt wie wild. Die erregende Theaterhandlung, die Liebe zu diesen ehrlichen, wunderbaren, sich sanftmütig in ihr Schicksal fügenden Menschenexemplaren, die Ivanov auf der Bühne sieht und um deren Wohlergehen er bangt, all dies führt dazu, dass das kristallklare Beben der nobelsten, menschlichsten Gefühle in seinem, in Ivanovs Innerem, die allergrößte Spannung erreicht. Weder kleinliches, nüchternes Kalkül, noch Lüsternheit oder Gehässigkeit verspürt er, der gutherzige Jüngling Ivanov. Und kann es auch nicht, jetzt, in diesen Minuten, die ihn so glückselig anmuten. Er sitzt da, inmitten der unerschütterlichen Stille des dunklen Zuschauersaals. Er sitzt mit flammendem Gesicht, sitzt und spürt voller Freude, wie sich seine Seele wonniglich verzehrt in dem leidenschaftlichen Verlangen, sich jetzt sofort, noch in dieser Minute, gleich hier im Theater voller Freude aufzuopfern im Namen der allerhöchsten menschlichen Ideale. In dieser angespannten, vom Beben der menschlichen Gemütsbewegungen geschwängerten Theaterdunkelheit beginnt nun Ivanovs Sitznachbar plötzlich laut zu husten wie ein Hund. Ivanov sitzt da, sein Nachbar aber lärmt weiter, dieses knurrige Geräusch klingt ihm aufdringlich in den Ohren, und schon spürt Ivanov, wie etwas Schreckliches, Animalisches, Dumpfes in ihm hochkocht. Es wächst an und reißt ihn mit sich fort. »Der Teufel soll sie holen mit ihrem Husten«, sagt Ivanov schließlich mit giftiger, böse, zischender Flüsterstimme, als er es nicht mehr aushält. Er sagt diese Worte, gänzlich berauscht von einem für ihn ganz ungewöhnlichen Hass, der sich in ihm schrecklich aufgestaut hat. Und wenn Ivanov auch weiter zur Bühne hinblickt, so ist er doch wie von Sinnen vor Wut auf diesen hustengeschüttelten Herrn und bebt innerlich so stark, dass er zunächst kein einziges Wort mehr verstehen kann. Und obwohl Ivanov still da sitzt und versucht, sich wieder auf das Stück einzulassen und sich in seine frühere Stimmung zurückzuversetzen, so weiß er doch noch genau, dass er, Ivanov, einen kurzen Moment zuvor von einem einzigen Verlangen beherrscht war, das er nur mit Mühe unterdrücken konnte. Von dem Verlangen, ihn zu erledigen, ihn zu schlagen, diesen aufdringlich lange hustenden Nachbarn. Nun frage ich mich, was ist bloß der Grund für diese bestialische Raserei, die so jäh von der Seele des jungen Ivanov Besitz ergriffen hat? Es gibt nur eine Antwort. Die übermäßige Erregung seiner Seele durch edelste, in höchstem Maße menschliche, selbstlose Gefühle. Aber vielleicht war es das gar nicht, sage ich mir. Vielleicht war der Grund für seine animalische Wut der Husten seines Sitznachbarn. Aber das kann leider nicht sein. Der Husten kann nicht der Grund sein. Und wenn es nur deshalb wäre, weil der gute Ivanov sich auf keinen Fall in so furchtbarem Maße über diesen Nachbarn erzürnt hätte, wenn er irgendwo anders, sagen wir in der Straßenbahn, wo Ivanov in einer etwas anderen seelischen Verfassung gewesen wäre, zu husten angefangen hätte. Somit war der Husten in unserem Fall nur der Funke, an dem sich das Gefühl entzünden konnte, zu dem Ivanov seine innere, seine seelische Verfassung verleitet hatte. Welcher Art aber kann die innere, die seelische Verfassung Ivanovs gewesen sein? Nehmen wir einmal an, wir hätten uns geirrt, als wir sagten, er empfinde die erhabensten, menschlichsten Gefühle. Lassen wir diese Gefühle also beiseite und versuchen ihn, Ivanov, mit anderen Gefühlen auszustatten, die der Mensch im Theater haben kann, um daran zu überprüfen, ob diese anderen Gefühle Ivanov zu einem derart animalischen Hassausbruch hätten verleiten können. Unser Versuch wird dadurch erleichtert, dass die Liste dieser Gefühle, lässt man die Nuancen außer Acht, denkbar kurz ist. Wir können davon ausgehen, dass Ivanov, als er im Theater saß, erstens von vornherein aufgebracht oder zweitens desinteressiert und gelangweilt war. Wenn Ivanov aber schon aufgebracht gewesen wäre, bevor sein Sitznachbar mit dem Husten begann, wenn er sich über die Schauspieler geärgert hätte, weil sie so schlecht spielten, oder über den Autor, weil sein Stück so unmoralisch war, oder über sich selbst, weil er für seine miserable Vorstellung sein letztes Geld ausgegeben hatte, hätte er sich dann etwa zu einem derart animalischen, wilden Anfall von Hass auf seinen hustenden Nachbarn hinreißen lassen? Natürlich nicht. Im schlimmsten Falle hätte der hustende Nachbar bei Ivanov Verärgerung hervorgerufen. Vielleicht hätte er sogar vor sich hingemurmelt, »Sie mit ihrem Husten haben mir gerade noch gefehlt.« Aber ein Ärger dieser Art ist noch entsetzlich weit entfernt von dem Verlangen, diesen Menschen zu schlagen, zu erledigen, zu hassen. Somit erweist sich unserer Annahme als unbrauchbar, Ivanov könnte bereits vor dem Husten auf irgendeine Weise aufgebracht gewesen sein und dieser allgemeine, aufgebrachte Zustand hätte ihn zu einem derart heftigen Ausbruch des Hasses verleiten können. Wir sollten diese Annahme also verwerfen und uns der zweiten zuwenden. Nehmen wir also an, Ivanov hätte sich gelangweilt, hätte Desinteresse empfunden. Wäre es möglich, dass ihn diese Gefühle zu einem derart wilden Anfall von Wut auf seinen hustenden Sitznachbarn verleitet haben? Ganz sicher nicht. Und wirklich, wenn Ivanovs Seele sich in einem Zustand kalter Gleichgültigkeit befunden hätte, wenn Ivanov sich beim Blick auf die Bühne gelangweilt hätte, hätte er dann etwa das Bedürfnis verspürt, seinen Nachbarn zu schlagen, und zwar allein aus dem Grund, weil dieser einen Hustenanfall hatte? Nein, in diesem Falle hätte er niemals so ein Verlangen verspürt, und es wäre im Gegenteil durchaus möglich, dass er sogar Mitleid mit diesem kranken, hustenden Mann gehabt hätte. Um an dieser Stelle mit Ivanov zu einem Ende zu kommen, müssen wir nur noch die ärgerliche Lücke schließen, die wir uns beim Aufzählen der im Theater möglichen Gefühle erlaubt haben. Wir haben nämlich das, unter dem Eindruck der Theaterhandlung sehr häufige Gefühl der Belustigung nicht erwähnt, dabei ist gerade dieses Gefühl besonders wichtig für unseren Fallbeispiel. Wichtig deshalb, weil es einem möglichen Einwand gänzlich die Grundlage entzieht, dass nämlich Iwanows Wut auf seinen hustenden Nachbarn begründet sei, da er wegen des Hustens die Schauspieler nicht habe verstehen können. Aber wäre für Iwanow, empfände er Belustigung, das amüsante Spiel der Darsteller, das bei ihm diese Belustigung hervorruft, etwa weniger interessant, weniger wichtig? Würde er ihnen etwa nicht mit dem gleichen Nachdruck zuhören wie bei einer Tragödie? In diesem Falle würden jedoch weder Husten, noch Schneuzen, noch sonstige Geräusche seines Nachbarn auch nur annähernd das Verlangen in ihm auslösen, diesen zu schlagen. Vielleicht würden sie ihn nicht einmal stören. Kehren wir in Anbetracht der Dinge also zu unserer bereits früher geäußerten Annahme zurück. Wir müssen uns eingestehen, dass nur die größte seelische Ergriffenheit und also das erregte Beben der selbstlosesten, menschlichsten Gefühle bei Iwanow der Grund für das Aufkeimen dieser immer gleichen, animalischen, bestialischen Wut sein können. Natürlich wird die hier beschriebene Begebenheit im Theater nicht einmal den Arglosesten unter uns überzeugen können. Und wirklich, kann man etwa von der allgemeinen Natur der menschlichen Seele sprechen und als Beispiel irgendeinen aufgebrachten Iwanow und seinen erkälteten Sitznachbarn anführen? Kann man einen offensichtlichen Einzelfall als Beispiel wählen, obwohl doch genau dort im Theater an die 1000 Menschen sitzen, bei denen, wie bei Iwanow, unter dem Eindruck der Theaterhandlung die edelsten seelischen Kräfte mehrere Stunden lang in höchstem Grade angespannt waren? Natürlich, weil diese Theaterhandlung weder Lachen noch Heiterkeit noch Bewunderung des Schönen ausgelöst hat, sondern seelische Ergriffenheit. Jedoch genügt uns ein Blick auf diese Menschen in ihre Gesichter. Sowohl während der Pausen als auch nach Ende der Vorstellung. Und wir werden uns leicht davon überzeugen können, dass sie in keiner Weise von Raserei befallen sind, sich über niemanden aufregen und niemanden schlagen wollen. Auf den ersten Blick scheint dieser Umstand unser ganzes Gebilde ordentlich ins Wanken zu bringen. Schließlich hatten wir die Vermutung geäußert, die Erregung der menschlichsten, selbstlosesten Gefühle mache die Menschen empfänglich für eine bestialische Aufgebrachtheit, wecke in ihnen die niederträchtigsten Instinkte. Und nun haben wir vor uns die Menge der Theaterzuschauer, Menschen, die unter dem Eindruck der Theaterhandlung die Erregung ihrer menschlichsten Gefühle durchlebt haben. Wir blicken in ihre Gesichter. Beobachten Sie, wenn die Lichter aufflammen, beobachten Sie besonders, wenn Sie aus dem Theatergebäude kommen und können nicht den kleinsten Anflug von Aufgebrachtheit bei Ihnen erkennen, ja, nicht den geringsten Hinweis darauf. So der äußere Eindruck. Aber wir sollten uns nicht damit begnügen, wir sollten der Sache näher auf den Grund gehen. Stellen wir die Frage anders. Ist es nicht so, dass das Fehlen jeglichen bestialischen Instinktes bei diesen Zuschauern keineswegs bedeutet, dass es diesen nicht gegeben hat, sondern nur, dass ihrem animalischen Instinkt Genüge geleistet wurde, ebenso wie ihm bei Iwanow Genüge geleistet worden wäre, wenn er seinen Sitznachbarn geschlagen und dieser sich nicht gewehrt hätte? Ganz offensichtlich ist es ja, dass die Theaterhandlung nur dann beim Zuschauer Ergriffenheit auslöst und die menschlichsten, edelsten Gefühle in seinem Herzen anspricht, wenn darin Figuren auftreten, die herzensgut, ehrlich und, trotz des Leids, das sie erfahren müssen, sanftmütig sind. So empfinden es jedenfalls diejenigen Zuschauer, deren Seelen überaus rein und empfindsam sind und bei denen man deshalb besonders deutlich die wahre Natur ihrer Gemütsbewegungen erkennen kann. Tatsache ist auch, dass auf der Bühne neben den genannten engelsgleichen, sanftmütigen Figuren unbedingt auch verschiedene intrigante Bösewichte vertreten sind. Da stellt sich doch die Frage, ob nicht jene blutige und brutale Bestrafung der Bösewichte, die immer am Ende eines Stückes steht, damit die Tugend den Sieg davonträgt, ob nicht diese Bestrafung die in uns entfachten Raubtierinstinkte absorbiert. Kann es nicht sein, dass wir das Theater gar nicht deshalb sanftmütig und zufrieden verlassen, weil in unseren Seelen keinerlei niederträchtige Gefühle aufgekommen wären, sondern weil diesen Gefühlen Genüge getan wurde? Und wirklich, wer von uns müsste sich nicht eingestehen, dass er aufgestöhnt hat vor Vergnügen, als einer der tugendhaften Helden im vierten Akt dem Bösewicht ein Messer ins Herz gerammt hat? Aber Moment mal, könnte man einwenden, hier geht es doch um Sinn für Gerechtigkeit. Gegen diesen Einwand lässt sich nichts sagen. Ja und nochmals ja, hier geht es um Sinn für Gerechtigkeit. Ja, um jenen göttlichen, den Menschen erhebenden Gerechtigkeitssinn. Wohin aber hat er uns gebracht? Wozu hat uns dieses höchste, menschlichste Gefühl, das unsere Seele kennt, geführt? Zur Lust am Töten, zur animalischen Raserei. Aber es geht doch gegen die Bösewichte, wird man uns hier entgegnen. Darauf kommt es nicht an, erwidern wir. Wichtig ist, dass man beim Anblick von Blutvergießen nur dann vor Vergnügen stöhnen kann, wenn man Blutgier, Wut und Hass empfindet. Und wenn diese in höchstem Grade niederträchtigen, abscheulichen Gefühle nur deswegen in uns aufkommen konnten, weil unsere menschlichsten Gefühle, die Liebe zum leidenden und sanftmütigen Helden, erregt wurden, wenn unsere wilde, animalische Wut still und unbemerkt aufgekeimt ist, weil das Theater in uns die nobelsten Gefühle aufgereizt hat. Wenn dem so ist, zeugt dies dann nicht schon deutlich genug von der dunklen, schrecklichen Natur unserer Seele? Und wirklich, man müsste nur einmal den Versuch unternehmen, uns im Theater Stücke zu zeigen, in denen die Bösewichte nicht bestraft werden und nicht sterben, ja, sogar den Sieg davontragen. Versuchen Sie es doch einmal und zeigen Sie uns Stücke, in denen die Bösen siegen und die Guten sterben, und Sie werden sich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass solcher Art Spektakel uns letztendlich auf die Straße treiben, zur Revolte, Aufstand und Meuterei führen. Vielleicht werden Sie jetzt wieder sagen, dass wir im Namen der Gerechtigkeit aufbegehren würden, dass wir von den nobelsten, edelsten und menschlichsten Gefühlen geleitet würden. Nun, Sie haben recht. Sie haben vollkommen recht. Aber schauen Sie uns doch an, wenn wir hinausgehen, um zu rebellieren, wenn wir, überwältigt von den menschlichsten Gefühlen unserer Seelen, den Aufstand proben. Betrachten Sie aufmerksam unsere Gesichter, unsere Münder und besonders unsere Augen. Und wenn Sie immer noch nicht zugeben wollen, dass Sie rasende, wilde Bestien vor sich haben, dann sollten Sie uns doch schnell aus dem Weg gehen, denn Ihr Unvermögen, einen Menschen von einem Vieh zu unterscheiden, könnte sie das Leben kosten. Und schon drängt sich einem folgende Frage auf. Solche Theaterstücke, in denen das Lasterhafte siegt und das Tugendhafte untergeht, eben solche Stücke entsprechen doch der Wirklichkeit, eben sie bilden doch das wahre Leben ab, denn gerade im Leben ist es ja so, dass die Bösen siegen und die Guten zugrunde gehen. Wenn dem aber so ist, warum nehmen wir das im Leben so hin? Leben weiter, arbeiten. Wenn uns aber das Gleiche, ein Abbild des Lebens, um uns herum im Theater gezeigt wird, erregen wir uns, erzürnen und verrohen? Ist es nicht seltsam, dass ein und dieselbe Szene, die sich vor den Augen ein und desselben Menschen abspielt, ihn im einen Fall, im Leben, kalt und gleichgültig lässt, während sie im anderen Fall, im Theater, in ihm Empörung, Ärger und Wut hervorruft? Und beweist dies nicht anschaulich, dass wir den Grund für bestimmte Gefühle, mit denen wir auf ein äußeres Ereignis reagieren, keineswegs in der Natur des jeweiligen Ereignisses, sondern einzig und allein in der Beschaffenheit unserer Seele suchen müssen? Diese Frage ist von außerordentlicher Bedeutung und verdient eine detaillierte Antwort. Die Sache ist offensichtlich folgende. Im Leben sind wir niederträchtig und heuchlerisch, sorgen uns in erster Linie um unser persönliches Wohlergehen, weshalb wir im Leben eben jenen Gewalttätern und Bösewichten schmeicheln und helfen, deren Taten im Theater eine so schreckliche Empörung bei uns auslösen und mitunter sogar selbst zu ihresgleichen werden. Im Theater dagegen kann dieses persönliche Interesse, dieses erbärmliche Trachten nach Erdengütern von unseren Seelen abfallen. Im Theater zwingt uns nichts Persönliches zu noblen, aufrichtigen Gefühlen. Im Theater werden wir seelisch reiner und besser und deshalb werden wir, solange wir im Theater sitzen, in unserem Bestreben und unseren Sympathien gänzlich von unseren edelsten Gefühlen geleitet. Von Gerechtigkeitsgefühl, hochherziger Gesinnung und Menschlichkeit. An dieser Stelle drängt sich uns ein schrecklicher Gedanke auf. Es drängt sich der Gedanke auf, dass wir uns im Leben nur deshalb nicht erregen, entrüsten oder auflehnen, dass wir nur deshalb nicht völlig verrohen und nicht im Namen der mit Füßen getretenen Gerechtigkeit töten, weil wir niederträchtig sind, verdorben, habsüchtig und einfach böse. Würden wir dagegen im Leben, so wie im Theater, die menschlichsten Gefühle in uns anheizen, würden wir im Leben gut werden, dann würden wir, von Gerechtigkeitsgefühl und Liebe zu den Gedemütigten und Schwachen durchdrungen, gar innerlich erschüttert, so viele Gräueltaten, Massaker, Folterungen und Vergeltungsmorde begehen oder zu begehen wünschen, was hier ganz gleich ist, da wir über Gemütsbewegungen sprechen, wie sie noch kein Bösewicht, nicht einmal der Grausamste, auf der Suche nach Profit und Bereicherung begangen, ja nicht einmal zu begehen beabsichtigt hat. Und unwillkürlich kommt in uns der Wunsch auf, sich an alle zukünftigen Propheten zu wenden mit den Worten: Ihr lieben guten Propheten, bitte rührt uns nicht an, bitte heizt unsere Seelen nicht an mit erhabenen, in höchstem Grade menschlichen Gefühlen und versucht schlechtweg nicht, uns besser zu machen. Ihr seht ja, solange wir böse sind, begnügen wir uns mit kleinen Niederträchtigkeiten. Werden wir aber gut, töten wir. Begreift doch, liebe Propheten, dass es gerade die in unseren Seelen angelegten Gefühle der Menschlichkeit und Gerechtigkeit sind, die uns dazu zwingen, uns zu erregen, zu entrüsten und zu erzürnen. Begreift, dass wir uns nicht im geringsten entrüsten oder erregen würden, wenn man uns der Menschlichkeit beraubte. Begreift, dass es nicht Heimtücke, Hinterlist oder Niederträchtigkeit des Verstandes sind, die uns dazu bringen, uns zu entrüsten, zu erregen, zu erzürnen oder außer uns zu geraten, sondern allein Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Edelmut der Seele. Begreift, ihr Propheten, dass unsere menschliche Seele nach dem Prinzip der Schaukel funktioniert, die, wenn sie hoch in Richtung Edelmut des Herzens ausschwingt, auch hoch zurückschwingt zur Raserei der Bestie. Das Streben der Menschen, die seelische Schaukel hoch in Richtung Menschlichkeit fliegen zu lassen, worauf unvermeidlich der Schwung zurück in Richtung Bestialität folgt, dieses Streben zieht sich als wundersame und zugleich blutige Spur durch die Geschichte der Menschheit, und wir sehen, dass uns gerade jene besonders bewegten Epochen, die sich von den anderen abheben durch außergewöhnliche, in die Tat umgesetzte Höhenflüge an Geist und Gerechtigkeit, besonders schrecklich erscheinen, weil sie durchsetzt sind von beispielloser Grausamkeit und geradezu dämonischen Verbrechen. Ähnlich einem Bär, der mit blutigem, zerschlagenem Schädel gegen einen an einem Seil hängenden Baumstamm stößt und umso schlimmere Hiebe abbekommt, je kräftiger sein Stoß ausfällt, so zermürbt sich der Mensch und reibt sich auf an der Schaukelbewegung seiner Seele. Der Mensch zermürbt sich in diesem Kampf, und welchen Ausweg er auch wählt, ob er den Baumstamm weiter anschiebt, um sich schließlich bei einem besonders kräftigen Anschub den Schädel zu zertrümmern, oder ob er die seelische Schaukel zum Stehen bringt und in einem Zustand kalter Rationalität leben wird, herzlos und deshalb unmenschlich, vollends der Wärme seines Wesens beraubt, beide Auswege führen zur endgültigen Erfüllung dieses Fluches, dieser seltsamen, schrecklichen Eigenschaft unserer menschlichen Seele. Thank you. Das war John Morse mit dem Song Times is Weird und davor habt ihr einen Auszug gehört aus dem Roman mit Kokain von Mark Levy. Wer mehr über diesen Roman mit Kokain erfahren will, der kann nächste Woche Radio Korax nochmal einschalten zum Mittagsmagazin. Da werde ich nämlich das Buch nochmal vorstellen und auch nochmal zur Interpretation vielleicht ein paar Worte sagen. Ja, Mark Levy und John Morse, so viel Schwermut innerhalb einer Stunde, aber die Schwermut können wir jetzt im zweiten Teil der Sendung hinter uns lassen und ich finde, mit nichts kann man das besser als mit gutem Hip-Hop. Ich hatte das am Anfang der Sendung schon angekündigt, dass ich gerne ein paar Rap-Songs vorspielen möchte. Ich habe 5 Songs rausgesucht, mal gucken, ob wir das innerhalb der Sendezeit noch schaffen. Ich fange mal an mit dem Rapper V-Mann. Bei V-Mann ist es wahrscheinlich so, dass viele den eigentlich kennen unter seinem jetzigen Pseudonym Hiob. Hiob hat sich auf seinem ersten Album noch V-Mann genannt, Fragmente hieß dieses Album. Und ich muss sagen, dass mir dieses Album vom Flow und von der Dreckigkeit her eigentlich am besten von allen gefällt. Ich würde sagen, es lohnt sich also, in die alten Sachen von Hiob nochmal reinzuhören. Ihr hört jetzt V-Mann aka Hiob mit dem Song Spröde Lippen. Es ist lange her, du wohntest noch am Berg, Rap war populär. Auf unserem Platz war ein Open-Air-Konzert. Wir saßen ab, das ist ein Paar mit dem Transistor und performten für die Nachbarn, während Flair die Parts noch flüstert. Ich warf die Standard-Dome-CD aus dem Balkon, studierte klebrige Porno-Häftchen und rauchte die Bon. Wir sahen Manus und kopierten ihn mit. Ich suchte wie ein Pseudonym und zog die Jeans tief in den Schritt. Ich vertickte Placebos und streckte die Kohle für unsere erste Schuhe, Mike und deine Schreckschusspistole. Rap aus der BED interessiert deinen Dreck, doch dieses Rohvokabular setzte Berlin auf die Map. Ich stopfe das ich chill im Mund, please in den Wind. Du brauchst nur Flows und ein Mikrofon und das Spiel kann beginnen. Vielleicht erinnerst du dich, Bro. Wir hatten einen Deal, niemand kann unser Team dividieren und du hast kaputt der Deal, yo. Wir wollten Mittwoch in die Tanzschule Schmidt, doch stattdessen sippelst du Shampoos und frisst die Hand, die dich führt. Du weißt, du kannst nicht zurück, trag dein Tuch wie ein Kühl. Versuch es mit Attitüden, doch die Straße gibt kein Wir wollten Mittwoch in die Tanzschule Schmidt, doch stattdessen sippelst du Shampoos und frisst die Hand, die dich führt. Du weißt, du kannst nicht zurück, trag dein Tuch wie ein Kühl. Versuch es mit Attitüden, doch die Straße gibt kein Fick. Lange her, du wohntest noch am Berg, Rap war populär. Auf unserem Platz war ein Open-Air-Konzert. Wir tranken Jack und zu Artikodin. Doch nach dem Gig kommen die Bitches, du weißt, sie fragen nach dir. Heute trinkst du die Körn, Flows wie auf Lösungsmitteln. Doch wie kommt dir deine Predigt über die spröden Lippen? Dein Protégé servierte das Weige mit Tranquilizer. Ich sah dich Samstag auf der Stage mit dem Zen-Hase. Homie, ich wollte dich warnen, ich hab es versucht. Doch du hast auf VIPs, Nutten und Karikaturen. Yeah. Wieso pisst du in das Wasser, das du trinkst, das? Blendet dich und mit der Zeit macht es dich blind. Heute schleift sich dein Flitschen über den roten Teppich. Doch morgen kriegst du gebrochen durchs Leben und putzt Toiletten. Kauf dir einen Postermarker, mach ein Po. Wie willst du dich artikulieren mit deinem Schwanz in deinem Mund, Biatch? Wir wollten Mittwoch in die Tanzschule Schmidt. Stattdessen sippelst du Schappers und frisst die Hand, die dich füttert. Du weißt, du kannst nicht zurück. Trag den Tuch wie ein Crip. Versuch es mit Attitüden, doch die Straße gibt kein Wir wollten Mittwoch in die Tanzschule Schmidt. Stattdessen sippelst du Schappers und frisst die Hand, die dich füttert. Trag dein Tuch wie ein Crip, versuch es mit Attitüden, doch die Straße gibt kein Fick. Das war V-Mann aka Hiob mit dem Song Spröde Lippen. Ich habe eben gesagt, dass mir das erste Album von Hiob, Fragmente, das noch unter dem Namen V-Mann erschienen ist, dass mir das eigentlich am besten gefällt. Das sollte aber nicht heißen, dass mir die neueren Sachen von Hiob nicht gefallen. Es gibt da auch ziemlich gute Sachen, zum Beispiel der Song Aberwitz. Sag wie es ist, glaub in die Weite, bitte mit deinem Platin-Gebiss. Da ist kein Business, doch Brüder machen den Fisch. Jeder geläutete Dieb spielt heute Kapitalist. Wo sind die Latin Kings, Platz und Cribs? Die beste Zeit ist vergangen, gleich steht wie Hasch und du sprichst. So viele strecken die Waffen für einen Kasten von Bier. Und deinen Klebekontrakt mit den fantastischen Vier. Was zur Hölle reitet die Geister in deinem Block? Ihr Brüder haltet die Pfeife wie der Blinde den Stock. Ihr stockert Pisse und klimpert den nächsten Keyboard. Die Liebe nicht mehr als ein geflügeltes Wort. Wie viele zornige Kinder suchen die Tür am bonbonroten Vehikel von ihrem Drogenkurier. Sie mischen Cola mit Bier, geben sich komische Namen und wedeln Plastikkanonen im Bravo-Fotoroman. Wo sind die tragischen Toten der deutschen Straßengewalt? Heute die die Höfe nach Köln, zum Wald, die Badische Alp. Wir alle tragen die Bürde von der Wiege zur Bar. Ich wünschte wirklich, es wurde wieder, wie es nie war. Bruder, ich frage dich, wie kannst du schlafen in diesen Tagen des Aberwitz? Sie rauchen Koka statt Cannabis. War das denn alles nur ein billiger Kartentrick? Bruder, ich frage dich, wie kannst du schlafen in diesen Tagen des Aberwitz? Sie rauchen Koka statt Cannabis. War das denn alles nur ein billiger Kartentrick? Du schreckst dich tot für die Labels im Bestellkatalog. Wirfst dich den Wut auf den Boden und hoffst, sie helfen dir hoch. Bruder, zeig mir den Block nicht, in welche du wohnst. Welt in Chrome und die 14 glänzen im gelblichen Ton. Wer ist zum Helden geboren? Bestell dir den Korn an diese Hip-Hop-Latrine, wieder die Geltung verloren. Stell dir vor, in Wirklichkeit möchte keiner den Merchandise. Ich lach nämlich zurück am Bürgersteig und puff mein Herbalife. Ich sah dich Pepsi in Pass-Jeans und blunted Shirts. Im Rampenzirk, wo diese miese Gestank dich stört. Und du freust dich, dass man dich heute noch kennt. Doch sie erinnern sich lediglich an dein Holzfällerhemd. Was bedeutet der Trend? Vielleicht nicht gerade viel, deine zitternde Hand ist ein Handicap im Mikado-Spiel. Schau, wie die Karte liegt, was dir dir prophezeit. Die Probezeit ist um und schon vorbei wie dein Modehype. Ich trink den Schnaps aus, mach das Licht in der Buch an, schlag den Heft auf und übertrag ein paar knifflige Buchstaben, ja. Kreuzwort, Rätsel für dich. Ich fick auf alles, was dein Volkssportleben verspricht. Bruder, ich frage dich, wie kannst du schlafen in diesen Tagen des Aberwitz? Sie rauchen Koka statt Cannabis. War das denn alles nur ein billiger Kartentrick? Bruder, ich frage dich, wie kannst du schlafen in diesen Tagen des Aberwitz? Sie rauchen Koka statt Cannabis. War das denn alles nur ein billiger Kartentrick? Ja. Von Verdei, Digga. Ja, ja, ja. Das war Hiob zusammen mit Pierre Sonality. Und Pierre Sonality, das ist ein MC, der zu einer Crew gehört, die meines Erachtens ziemlich gute Alben herausgebracht haben, nämlich die Funkverteidiger aus Leipzig und Magdeburg. Und die Funkverteidiger haben wie so eine kleine Hymne, die ziemlich ins Ohr geht, nämlich den Song The World Is Yours. Und bei diesem Song ist neben Pierre Sonality auch der Spliffmeister Mase am Mic. Funkverteidiger, The World Is Yours. Ich würde sagen, Leute, die rappen mögen, wo auch wirklich schöne, gute Beats dabei sind, soulig und funkig, dann sollten die sich nochmal die anderen Sachen auch von den Funkverteidigern zu Gemüte führen. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine. Whose world? Praxis und Theorie. Was ist der Unterschied zwischen einem Real und einem Fake MC? Was ist was? Was ist der passende Satz, den ich als Antwort auf die undefinierbare Frage sage? Yo, schlag deine Poesie auf der Straße tot. Abendbrot, Fladenbrot, Käse, Salami, Toast. Was ich sage, sag ich so, nicht anders, du Bubu-Face. Gut, okay, scheiß auf, was dein Manager dir zugesteht. Yo, Tabak, Blättchen und Pott. Denn bis ich abreiß, bleib ich tight und widersetze mich Gott. Booyaka, shot in your head, euch ein Baseball-Cap. Jede Wette, Skala-Karte, die Fäden der Marionette. Ich checke mein Platz und wo ich stehe in der Welt. Brauch meine Beine nicht bewegen, denn sie dreht sich von selbst. Die Unendlichkeit ist weiter, als die Studenten erscheint. Und wenn du einen guten Tipp willst, dann trenn dich vom Bein. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine. Whose world is this? The world is yours. It's mine. Funkverteidiger, wir starben im Studio Sätze. Hooligan Access auf der Tuning-Messe. Verständlich mit der Kruzifixe Bedrängnis. Doch der Bubu-Face-Slang ist auch bloß menschlich. Ständig durch Raps und Sätze mein Trennstrich. Unendlich viel Trash und der Markt überschwemmt mich. Das ist nicht meine Welt, das ist dein Plasteleben. Bis zu dem Tag, an dem wir alle in die Asche gehen. Hast du das auch gesehen? Warst du nicht live dabei? Warst du nicht auch genauso begeistert im Cypher-Kreis? Markus B. erscheint mit dem Beat aus dem Megatribe. Und deine weaken Idole tanzen im Federkleid. Versunken in Fantasien, Kilometer weit. Wenn wir durch Städte reisen und unser Tape verbreiten. Und bitte, was ist dein Geschwafel wert? Ich stand mit 14 auf dem Schulhof und verbrannte mein Tafelwerk. The world is yours, the world is yours. It's mine, whose world is this? The world is Das waren die Funkverteidiger, die man da eben im Hintergrund noch feiern gehört hat. Jetzt komme ich mal zu einem eher unbekannten Rapper, nämlich M'Kron aus Weimar. M'Kron gehört zu der Weimarer Hip-Hop-Crew Brutal Neutral und M'Kron hat bisher eigentlich nur ein paar wenige Songs bei Soundcloud veröffentlicht. Unter soundcloud.com/brutal-neutral gibt es einige Lieder von dieser Crew und einer der Songs von M'Kron, die da zu finden sind, heißt Angriff der Killer-Cyborgs. Ich rück die Umstände zurecht, sodass sie passen, sodass sie sich nicht widerstandslos abtun lassen. Es gibt Gründe dafür, dass wir nicht den Rahmen passen, sodass Störfaktoren freiwillig den Raum verlassen. Indem wir leben, indem wir uns bewegen, indem wir kämpfen, uns auf ganz anderen Ebenen begegnen, uns immer wieder aufs Neue erheben, aber nicht über uns, weil wir gemeinsam Wege gehen. Ich glaub nicht wirklich daran, dass jeder, der lächelt, von sich behaupten kann, ihm ging es gut. Yeah. Und du erzählst mir, du fängst was mit deinem Leben an. Und du bewegst dich, anstatt dich sinnlos festzufahren. Und blindlings folgen mit den Geflechten, die uns verzehren, die Zweifel nähren, die sich festsetzen, nur um dich aufzufressen, um dich in eine geeignete Form zu pressen. Und mit dem, was von dir übrig bleibt, wird die Fassade dann kurzerhand neu geweißt, um schön die Flecken der letzten Nacht einfach wegzuretuschieren. Yo. Manchmal wie die Mücke blind dem Heizpilz entgegen, unbedacht folgen und das stur abseits von Wegen. Hat zur Folge, dass wir öfter vor verschlossenen Türen stehen, die wir ganz gekonnt umgehen. Gefesselt von Hass, mit Tonnen an Tollwut halt ich die Faust geballt und das Herz rast vor Unmut. Und du kriegst Gänsehaut auf deinem Wunsch ans Bauch. Ich setz die Hassi auf und hol den Brandsatz raus. Will mich befreien aus meinen Umständen. Ich traue nur noch meinem Herz und meinen Händen. Ich schlage wütend vor jede verschlossene Tür. Doch welch ein Wunder, niemand öffnet mir. Wo sind die ganzen Akteure, die mir versprachen, die mir einen Honigbad malten und damit prahlten, dass sie die richtigen Antworten kennen, während ein Drücke sich in großen Rinden brennt. Ja, und wir haben uns verloren, aus den Augen, aus den Ohren, in die Leber, aus dem Sinn. Wo ist die große Fresse hin? Hä? Und ich bin mir ziemlich sicher, man hält uns hier nur hin. Der blinde Glaube an die bessere Welt, der blinde Glaube, an dem man sich hält. Während die Welt um mich herum zerfällt, steh ich am Automaten und zähle mein Geld. Es ist so leicht, den Umstand zu ignorieren, wenn du die Pampe frisst, die sie servieren. Wo in Erzählungen noch saftige Wiesen lang, steht heute längst ein Feld aus lauter offenen Fragen. Wir resignieren, um zu funktionieren, weil wir so lange funktionieren, bis wir am Ende resignieren. Ja. Resignieren, um zu funktionieren, weil wir so lange funktionieren, bis wir am Ende resignieren. Ich schrecke hoch, blick auf den Wecker kurz vor acht, aus diesem Albtraum mir wacht, mir wacht. Das war M'Kron aus Weimar mit Angriff der Killer-Cyborgs. Und wenn wir jetzt schon bei der Weimarer Lokalität sind, dann will ich das letzte Lied mit einer kleinen Ankündigung verbinden. Im Oktober finden in Weimar nämlich die feministischen Radiotage statt. Und bei diesen Radiotagen wird keine geringere als die Rapperin Reverie live auftreten. Neben dem Konzert findet aber auch allerhand Programm statt. Vom 12. bis zum 16. Oktober gibt es eine Workshop-Woche, alles rund um das feministische Radio und feministisches Radio machen. Und am 17. und 18. Oktober findet dann das Festival statt, wo einige MCs und einige Live-Acts zu sehen sein werden, unter anderem eben Reverie. Wer mehr über die feministischen Radiotage in Weimar erfahren will, der kann sich auf dem Webblog zum Festival informieren, nämlich unter unerhörtradiotage.tumblr.com. unerhörtradiotage.tumblr.com. Und zum Abschluss hört ihr jetzt Reverie. Das war eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wutpilger-Streifzüge kommt auf Radio Korax an jedem dritten Sonntag im Monat ab 21.30 Uhr. Bei Radio Lotte und beim FSK sind die jeweiligen Sendetermine dem Programmheft zu entnehmen. Ja, damit verabschiedet sich bis zum nächsten Mal Lukas Hohlfeld. Yo, I should have just kept it in my stomach. 9 months ain't really that long, but I kill somebody, dog. I think about it every day. I swear y'all always want to brace, chewing pills, sniffing, yay, hitting heavens, fuck it. I swear I'm never fucking again. You think it's funny, but this ain't no funny topic. Now you know I am a bitch, and ain't no way you gonna stop it. Ain't no way you gonna calm me down. Narcotics broke hearted, killed a baby that would have been born retarded. I'm sadistic, narcissistic. Thought you was with it till you missed it. Your crew was cutting the shit until I dissed it. Dismissed off the map, get your titties off my lap and your tongue off my crack. All my songs is like drugs, drugs, drugs. Cause that's what I do, what I love, what I buy. It's like drugs, drugs, drugs. Cigarettes fill my chest and hell effects of the MDMA. And my brain is pure liquid insane. Can't avoid it taking over. I be fiending when I'm sober. Hang it over every day. I wake up with a bacon, Mary Jane. Now you know my fucking game. I'm heartless, selfish as fuck. Kills a big part of me. I'm gonna regret it till I'm old. Slit my wrist. All key addictions affecting me negatively. And I'ma keep overdosing till I die inevitably. Felonies and coke keys. This is me. I just don't give a flying fuck. And I won't be indefinitely. I'm revving the P. This is the new era of the sickest. So homie, hit this. Twist it, let it out. Hurry up, I wanna rip this. Pack another fucking bowl. Methamphetamine inside my fucking soul. And I'm gold and I'm rolling. Keep snorting blow until I'm on the floor. And foaming at the mouth. Eyes rolling backwards and forwards. Having convulsions, explosions, repulsive, impulsive, the poison noise. The heads are pumping on my stomach, painkillers, dope dealers. Triple stack it how I want a needle free. I need to be wasted, shit faced. There's a melting on my tongue, I wanna taste it. Now I know orgasms, you should see me go to sleep. I throw fucking gyrospasms, yes, I'm serious. You feeling sorry for me as you hearing this. I recommend you staying clear of this abuser. I'll use ya, make you think that I'm your friend. Got you spending all your ends, tap the college funds for some drugs. Girls just wanna have fun, buggy eyed, full clips. Chap lips, reminisce. I remember when I was young, and all I needed to be happy was a bike and the sun. But it's done, and I'm grown, and I need hallucinogens, elusive shit. I've ate so many drugs, I think I'm losing it. I never wanna find it. I'm blind, and I'm on my mind, and I'm fine with it. I think I'll sniff another line with it. Scarface, fuck a bumper, sort of brick, fuck a key. I need a shovel, make it quick. Ecstasy, I'm seeing double. This is it, this is where I wanna live. Leave me be, drug a dick, it's the shit. You feel sorry for me, but I'm happy. Satisfied, contrived, my black and brown insides. And my brain is fried, don't even know how I'm still alive. I'll be slurring, trouble breathing, got a twitch, heavy breathing. I'm a liar, alcoholic, whatever the fuck you wanna call it. Bitch, I'm all of it, high tolerance.